Is the world good and so cold? erst blomst, denn brüht. Sorgens tun erliede, kann Leifried betide, längslen ich das Liedchen klingen, das einst die Liebste sang. So will mir die Brust zerspringen vor wildem Schmerzendrang. Es treibt mich ein dunkles Sehnen hinauf zur Waldeshöhe. Grow.